Viertes Kapitel: Lokale und regionale Fälschungen, Möglichkeit einer universalen Fälschungsaktion. Erst Theodor von Sickel, behaupten die Urkundenfachleute, ist es gelungen, durch einen zwingend überzeugenden Gedanken die diplomatische Wissenschaft aus dem verhängnisvollen Zirkel, in welchem sie sich bewegte, herauszuführen. Es wird also zugegeben, dass sich die diplomatische Wissenschaft bis Sickel in verhängnisvollen Zirkelschlüssen verpufft habe. Worin besteht nun die neue Sickelsche Methode? Sickel ging von der Erkenntnis aus, kritische Regeln können nur aus Originalurkunden gewonnen werden. Es gibt nämlich auch viele Urkundenstücke, die uns nur in Kopien erhalten sind. Seine erste Aufgabe war daher, ein Kriterium aufzufinden, das den Forscher befähigt, mit absoluter Bestimmtheit zu entscheiden, ob eine Urkunde original sei oder nicht. Und in der Tat fand Sickel ein anscheinend brauchbares Kriterium. Die Handschriften verschiedener Menschen sind sehr verschieden. Jede Handschrift weist im allgemeinen Duktus, in der Formung und Zusammensetzung einzelner Buchstaben, im schweren oder leichten Druck und so weiter individuelle Kennzeichen auf. Sind also mehrere Schriftstücke einer Person mit Niederschriften anderer vermengt, so ist es bei einiger Übung nicht schwer, anhand der grafischen Eigentümlichkeiten die Schriftstücke der Person auszusondern. Denken wir uns dies Prüfungsverfahren bei dem Urkundenbestand einer mittelalterlichen Kanzlei angewandt, so sind wir in der Lage, alle einstmals in dieser Kanzlei tätig gewesenen Schreiber samt den Stücken, die jeder von ihnen ausgefertigt hat, zu ermitteln. Und diese Schriftvergleichung ist der Eckstein der neuen Methode Sickels. Breslau hat in seiner Urkundenlehre den Kern der Beweisführung Sickels mit folgenden Worten dargelegt: Wenn mehrere Urkunden desselben Ausstellers für verschiedene Empfänger, die nicht in einem nachweisbaren Zusammenhange stehen, also zum Beispiel für ein italienisches Bistum und für ein deutsches Kloster oder für eine bayerische Kirche und einen Laien aus Niedersachsen, ganz oder teilweise von derselben Hand geschrieben sind, so kann diese Schriftgleichheit nur durch die Entstehung in der Kanzlei des Ausstellers geklärt werden, da die Annahme, sie könnten von demselben Fälscher herrühren, nach allem, was wir von der Entstehung mittelalterlicher Fälschungen wissen, völlig ausgeschlossen ist. Wir schließen hier die Nebenbemerkung an, dass nicht nur der Schriftvergleich, sondern die Vergleichung innerer Merkmale, Sprache, Worteigentümlichkeiten, formelhafte Wendungen, Abfassung des Textes, also das, was der Fachmann das Diktat der Urkunde nennt, ein gleichmäßiges Postulat der modernen Urkundenkritik ist. Im Besitze dieser neuen Sickelschen Methode wiegen sich die Forscher seitdem in Sicherheit und hegen die Überzeugung, ihre Wissenschaft sei nunmehr endlich auf ein dauerhaftes Fundament gestellt. Leider täuschen sie sich. Obiger, mit der Sicherheit eines mathematischen Axioms verkündete Satz Breslaus, der Richtlinien gibt, um die Annahme einer Fälschung absolut auszuschließen, steht nämlich auf tönernen Füßen. Ich werde den Beweis erbringen, dass eine Fälschung mehrerer schriftgleicher Urkunden desselben Ausstellers für verschiedene, unabhängige Empfänger durchaus nicht völlig ausgeschlossen, sondern unter einer bestimmten Voraussetzung sehr gut und sehr leicht möglich ist. Und mit dem Augenblick, in dem dieser Beweis augenscheinlich wird, verliert natürlich die diplomatische Wissenschaft wieder ihre Stützen und stürzt zusammen. Man wird von mir nicht erwarten, dass ich nun diesen Beweis mit ein paar Worten hierher setze. Ich kann diesen Beweis nur in langsamer, gründlicher Arbeit Stück für Stück zusammentragen, bis er endlich seine völlige Rundung bekommt. Alle meine folgenden Ausführungen sind Etappen zu diesem Beweise. Wir tun nun den ersten Schritt vorwärts. Die Diplomatik weiß von einigen merkwürdigen Fällen zu berichten, in denen sich die Fälschungen als Aktion einer Mehrheit von Personen bzw. von Korporationen herausgestellt haben. Diese Tatsache von genossenschaftlicher Fälschung wollen wir an einer Aktion kurz besprechen, die mit dem Benediktinerkloster Reichenau verknüpft ist. Wir verdanken Karl Brandy die ersten umfassenden Aufklärungen über diese eigenartige Reichenauer Fälschungsaktion. Dreimal wurden überhaupt in Reichenau Fälschungen von Kaiserurkunden in größerem Maßstabe vorgenommen. Und nun hören wir Brandys Ausführungen über die genossenschaftliche Aktion. Merkwürdig verwandte Fälschungen findet man außerhalb Reichenaus noch in den Klöstern Otto Beuren, Kempten, Buchau, Lindau, Rheinau und Stein am Rhein. Es ist besonders eine gefälschte sogenannte Klostervogtsurkunde, die je nach der Örtlichkeit im Texte passend frisiert in allen genannten Abteien fabriziert wurde. Zwischen allen diesen Fälschungen besteht ein so inniger textlicher Zusammenhang, dass ihre Entstehungsverhältnisse eng miteinander verknüpft erscheinen. Brandy zeigt, dass der Herd dieser großen Fälschungsunternehmung im Kloster Reichenau gelegen haben muss und bemerkt noch im Einzelnen, die Abhängigkeit der Fälschungen in Reichenau und Kempen erstreckt sich sogar auf die ganze Herstellung und grafische Ausstattung der Fälschung. Es lässt sich also bei dieser Reichenauer Vogtsurkunde eine ganz ähnliche Verbreitung beobachten, wie sie Schäffer Beuchhorst für dieselbe Zeit einmal innerhalb der Zisterzienserkongregation verfolgte.